RSG. Bürgerfunk. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Guten Abend. Es ist wieder soweit. Der erste Sonntagabend im Monat. Wir hören 19.04, das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen. Unsere heutige Sendung wollen wir einem Thema widmen, das viele Solinger bewegen dürfte. Wir müssen wohl Abschied von einer Solinger Institution nehmen, ohne die unsere Kulturlandschaft nicht nur ein wenig ärmer sein wird. Ich spreche von der Diskothek Getaway. In den vergangenen Wochen ist schon viel über diese Schließung gesprochen worden, natürlich auch geschrieben. So wollen auch wir das Get heute Abend noch einmal in den Mittelpunkt rücken. Was liegt da näher, als aus diesem Grund einen Mann einzuladen, der diesen Inbegriff des Solinger Nachtlebens seit 37 Jahren betreibt. Guten Abend, Jürgen Ries. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Außerdem haben wir als Gast einen Kenner der alternativen Clubszene eingeladen. Guten Abend, Alexander Wittebrock. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mit von der Partie ist heute Abend auch Stefan Gödecke. Mein Name ist Robert Hall und ich führe Sie durch diese Sendung. Als ich meine Tochter, 26 Jahre alt, auf die Schließung des Getz ansprach, sagte sie zu mir, das finde ich wirklich furchtbar. Und ich glaube, sie spricht da für viele, nicht nur Solinger, oder? Jürgen Ries, wenn die Abschiedsparty steigt, wird es Ihnen da nicht schwer ums Herz? Ja, also ich sag mal so bis jetzt noch nicht so ganz wirklich, aber ich glaube, wenn dann der letzte Abend kommt, da muss ich mich doch mal ab und zu mal irgendwie so ins Büro verdrücken. Also das macht schon was mit Ihnen? Ja, natürlich. War denn diese Schließung, dieses Ende des Getaway nicht zu verhindern? Aus meiner Sicht heraus eigentlich nicht. So, ja, es ist ja jetzt auch keine Ad-hoc-Entscheidung, die ich irgendwann mal sonntags auf dem Klo getroffen habe. Also ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht und bin aber dann letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht mehr geht. Gab es denn hierzu keine Möglichkeit, dieses Event wie Gentleman nochmal das Ruder rumzureißen? Also es bleibt mir so als legendäres Event aus der letzten Zeit in Erinnerung und war komplett ausverkauft. Ich habe traurigerweise keine Karte mehr bekommen. Ist jetzt als Außenstehender schwer zu verstehen, wieso das Get dann schließen muss, wenn es sogar Veranstaltungen gibt, die ausverkauft sind. Ja, das ist natürlich, man muss sich das schon so vorstellen, diese Sache mit Gentleman. Das war natürlich auch, das war kein Glücksgriff als solches, aber es war einfach Glück, dass wir den Gentleman für ein Konzert buchen konnten. Das ist so in etwa so, als wenn man jetzt irgendwie genau in dem Moment die richtigen Aktien kauft und ein halbes Jahr später dann die Kohle auf dem Konto hat. Das ist also, ein bisschen ist es auch dem Zufall geschuldet. Wenn ich jetzt aber dazu sage, was ich natürlich jetzt nicht tun werde, aber wenn ich jetzt dazu sage, wie viel dann letztendlich bei dem Gentleman-Konzert tatsächlich übrig geblieben ist, dann suche ich mir jetzt am besten direkt einen Nebenjob. Wir haben ja eben vernommen, dass es Ihnen wahrscheinlich ein wenig weh ums Herz werden wird, wenn Sie die letzte Veranstaltung bei Ihnen stattfinden lassen. Aber was kommt danach für Sie persönlich? Ich weiß immer von Rentnern, die dann in die Rente gehen, auf die Frage antworten, ja, was machst du denn dann in deiner Zeit danach? Ja, dann mache ich erstmal die Garage. Haben Sie ein ähnlich interessantes Projekt für das Leben danach? Es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Vielleicht sollte ich auch vorher noch irgendwie einen Vertrag mit dem Fernsehen abschließen. Wenn ich jetzt so als 60-Jähriger, der 37 Jahre einen Rock dazu gemacht hat, losgehe, um mir einen Job zu besorgen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und wie spannend, das wollen wir auch heute mit der Musik ausdrücken und versuchen, musikalischen Bogen über die Zeit des Getaway zu spannen. So, der erste wäre dann So Lonely von Police. Just don't care. You look as if you're going somewhere. Sie hören 1904 Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Heute nehmen wir Abschied vom Getaway, der ältesten Disco in Solingen. Ja, wir haben eben von der spannenden Zeit danach gesprochen. Das werden wir später nochmal anreißen. Es geht nicht ohne die Geschichte. Die älteren Solingerinnen und Solinger erinnern sich mit Sicherheit noch an das erste Getaway in Glüder, direkt an der Wupper, oder? Herr Gödecke? Da muss ich leider enttäuschen. Ich habe da keinerlei Erinnerung dran, als das 1981 wohl dort losging. Da war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als ausgerechnet in Disco zu gehen. Außerdem mag man mir verzeihen, dass ich auch nicht mehr in dem Alter war, wo man noch in die Disco ging. Ja, ich war das ein oder andere Mal da, deswegen würde ich gerne den Ball an den Herrn Ries weitergeben. Herr Ries, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an diese Zeit denken? Es war natürlich auch eine ganz andere Zeit, wie wir sie heute haben. Und es ist schon so, es war sehr abgelegen. Also man musste entweder mindestens eine halbe Stunde zu Fuß gehen, mindestens, oder per Anhalter eben halt unten ins Tal der Wupper fahren oder eben halt sein eigenes Auto benutzen. Aber die Leute sind gekommen. Sie sind gekommen von Leverkusen, auch ein großer Teil, immer per Anhalter, sind auch immer heile wieder zurückgekommen. Ja, so war es eben damals. Herr Ries, wie kommt man dazu, eine Disco zu eröffnen? Ich habe die Disco, das muss ich ja sagen, ich habe die Disco damals übernommen, weil mein Vorgänger, der hatte die nach circa ein Jahr, anderthalb Jahre vorher aufgemacht. Und damals gab es das auch noch, dass Behörden eine Disco schließen. Und ihm ist halt die Disco geschlossen worden. Und weil er aber noch Schulden hatte, hat er dann gefragt, ob irgendeiner seine Schulden übernehmen möchte. Und ich habe damals zu dieser Zeit in dem Laden gearbeitet und ich war jung genug, knapp 24 und naiv genug, da Ja zu sagen und habe dann eben halt so das alte Get dann im Prinzip übernommen. Das war dann 81. Herr Ries, Sie waren also damals einer unter Gleichen. Sie waren also sozusagen altersgleich mit Ihren Gästen und Kunden und es waren wahrscheinlich auch noch Jüngere da. Ist das ein anderes Gefühl, Musik zu machen für Gleichaltrige, als das Gefühl, heute mit der Zeit gehen zu müssen und Musik zu machen, die man unter Umständen gar nicht mehr so richtig versteht oder mag, aber eben Musik für eine ganz andere Klientel zu machen? Ja, das ist es. Also das ist wirklich, das ist eine Herausforderung. Deshalb habe ich das ein oder andere auch aus der Hand gegeben, weil da sage ich ganz einfach inzwischen, das kann ich nicht. Ich kann keine Hip-Hop-Party machen, ich kann auch keine Elektro-Party machen. Ja, also ich sag mal im Rockbereich irgendwie so oder eine Ü30 oder ein Elternabend, das ist alles okay. Da kann ich dann auch mit den DJs nach Feierabend drüber diskutieren. Entschuldigung, das mit dem Elternabend finde ich richtig gut. Ja, das ist doch super, da würde ich dann auch nochmal kommen zu meinen Enkelkindern. Gerne, gerne. Nein, aber es ist natürlich schon so, dass man dann auch irgendwann mal, ist aber auch schon vor längerer Zeit passiert, dass man dann letztendlich irgendwann das ein oder andere auch abgeben muss. Klar. Wir wollen das zweite Lied hören. Auch wieder Musik, die im Get gelaufen ist. Jürgen Ries. Ja, da haben wir dann einen Titel von U2 und zwar ist es Sunday Bloody Sunday. Oh, Hier ist 19.04, das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen. Unser für viele trauriges Thema ist heute die Schließung des Getaway. Hier hätte ich eine Frage an den Herrn Wittebruck. Könnte er sich vorstellen, dass Gleichaltrige tatsächlich besser Musik machen kann für Gleichaltrige, obwohl sie auch nicht mehr zu der ganz jungen Generation gehören, wenn ich das mal so sagen darf. Aber sie haben noch so dieses Empfinden und ich glaube, sie sind noch in der Materie drin, dass also es leichter fällt, Musik für Gleichaltrige oder für Gleichgesinnte oder für Leute aus der gleichen Richtung zu machen, als eben als älterer Diskothekenbesitzer da quasi einen Bogen spannen muss für alle. Kann ich was zu sagen? Und zwar, wenn man eine allgemeine Diskothek betreibt, die alle Musikrichtungen abdecken will, dann ist das super kompliziert, weil man immer in der Materie bleiben muss, neue Musikrichtungen für das aktuelle Publikum, sich immer mit in der Materie, und das ist in meinen Augen fast unmöglich. Guckt man sich aber zum Beispiel in der Goa-Szene den 70 Jahren alten Antaro an, dann wird der von den 20-Jährigen, von den 30, 40, 50, weil der für eine Szene als Legende Musik macht. Also wenn wir das aus Szene-Sicht betrachten und Club-Szene betrachten, ist das Alter völlig irrelevant, sondern hat sogar eher Legendenstatus. Betrachten wir das als Veranstalter für ein breites Publikum unterschiedlicher Geschmäcker, ist es für mich eine unschaffbare Herausforderung. Also so geht mir das dann manchmal auch nicht am DJ-Pult, weil wie gesagt, das ist ja vorbei, aber eben manchmal an der Theke. Da habe ich dann teilweise, wenn ich hinter der Theke stehe, auch so ein bisschen Legendenstatus. Vor allen Dingen, ich muss das Bier nie neu erfinden. Ja, an die Legende hätte ich jetzt eine Frage. Anfang der 90er ist das Get nach Ohligs umgezogen. Und am neuen Standort begann dann wohl eine über die Grenzen der Stadt bekannte einmalige Erfolgsstory, würde ich sagen. Die wird nun leider bald ihr Ende finden. Wie kam es denn zu diesem Umzug in die ehemalige Brauerei? Und was ist Ihnen darüber besonders in Erinnerung geblieben? Es kam dazu, weil, jetzt schließt sich schon fast wieder der Kreis, wir unseren Pachtvertrag nicht verlängert bekommen haben. Und in Glüder, die wollten halt, wie gesagt, keine Disco mehr da unten haben. Also das war ihnen zu laut, die Leute auf dem Campingplatz fühlten sich gestört. Und na, egal. Jedenfalls kamen wir nicht umher, uns ein neues Domizil zu suchen und sind dann durch Zufall davon in Kenntnis gesetzt worden, dass eben unten die alte Brauerei, dass da unten eine Veranstaltungshalle rein sollte. Und dann habe ich Kontakt zu dem zu dem Eigentümer aufgenommen. Und dann sind wir uns eigentlich auch relativ schnell einig geworden. Herr Ries, Sie sind da also jetzt angekommen in der alten Brauerei. Die Location, wie man heute so schön sagt, die stimmte, das passte. Nun war aber bestimmt die Zeit angebrochen, wo man auch andere Programme ins Programm mit aufnahm. Also dass man also mit Diskussionen, mit Podiumsdiskussionen und mit Konzerten, mit Live-Konzerten arbeitete und nicht nur eine Diskothek betrieb. Wie war das? Es war so, als wir dann eben, wie gesagt, da unten eröffnet haben, dann gab es natürlich auch direkt ganz viele Leute, vor allem die natürlich regelmäßig Stammgast im alten Getaway waren. Die haben natürlich alle gesagt, das geht ja gar nicht. Also der hat ja überhaupt gar nichts mehr mit dem Getaway zu tun. So. Dann habe ich natürlich immer gesagt, ja gut, aber was sollen wir jetzt tun? Es läuft ja auch alles weiter und die Zeit geht weiter. Ja, aber der Laden ist viel zu groß. Ja, ich sage, dann müsst ihr den immer halt jetzt voll machen und das machen wir jetzt auch. Dann versuchen wir mal da noch irgendwie halbwegs was draus zu machen. So. Und dann hat das ganze Ding aber auch irgendwie so ein bisschen so eine Eigendynamik bekommen. Also wenn man dann so einen Laden hat, der hatte ja nun wirklich von Anfang an einen enormen Zuspruch, trotz eben halt dieser diversen Gäste, die dann, ne, so, aber er hatte eben halt, wie gesagt, einen enormen Zulauf, und ich war immer ein Mensch, bin es auch heute noch, ich habe immer irgendwie so mir angehört, wenn mir andere Menschen Vorschläge gemacht haben. Und dann sind also ganz, oder des Öfteren sind dann wirklich auch Leute zu mir gekommen und haben dann gesagt, sollen wir nicht mal das und das machen? Und dann habe ich immer gesagt irgendwie so, ja, meinst du denn, ja, könnten das doch so und so machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, wir probieren halt einfach mal, wir machen das. Und so sind dann ganz viele Dinge im Grunde genommen schon fast von alleine entstanden, nur weil ich den Leuten zugehört habe, wenn die eben mit neuen Ideen kamen. War also zum Beispiel jetzt beim die letzte Geschichte, jetzt zum Beispiel Comedy Punch Club, der jetzt nicht mehr bei uns ist, aber der, da fing das genauso an. Der kam dann einfach irgendwann zu mir, der wohnte auch in dem Gebäude, kam dann einfach zu mir und mit einer Idee. Und dann haben wir zusammen diese Idee weitergesponnen und dann ist oftmals auch wirklich was rausgeworden. Nicht immer, aber meistens doch. Also Herr Ries, das Programm wurde bunter. Es war also nicht mehr nur Diskothek, sondern ein ganzer Strauß von Unternehmungen. Ich habe da eben so ein Wort gehört, diverse Gäste. Gab es da irgend auch Probleme, höre ich da so raus? Naja, also ich meine, also, ich sag mal, wenn man so einen Laden betreibt, dazu sagen, man hat keine Probleme, ist natürlich gelogen. Ne? Also ich weiß ja, ich kenne das noch irgendwie so, war ja auch früher an den Schulen immer so, nee, wir haben keine Probleme bei uns an den Schulen, bei uns gibt es keine Probleme. Ne? Und ich habe aber eigentlich immer gesagt, wenn ich dann mal drauf angesprochen worden bin, wir haben ja auch in Solingen Behörden, habe ich natürlich auch immer gesagt, ja natürlich haben wir Probleme. Es gab immer Phasen, da haben wir mehr Probleme gehabt und gab Phasen, da hatten wir weniger. Da möchte ich Ihnen aber trotzdem mal ein Kompliment machen. Ich habe mich erkundigt. Sie haben es immer geschafft, Ihren Laden innen und außen in Ordnung zu halten. Und das hat funktioniert. Ja, da kann man. Das war aber auch anstrengend manchmal. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, Herr Wittebrock, Sie sind 40 und Sie haben mir erzählt, Sie sind noch nie im Gett gewesen. Warum? Weil mir das Konstrukt einer Diskothek, wo sich jede Menge unterschiedlicher Menschen treffen und sich gegenseitig eigentlich schon nicht leiden können. Da ist der Rocker, der gerade sauer ist, dass Techno gespielt wird. Die Techno-Freaks fühlen sich fehl am Platz. Alle können sich gegenseitig nicht leiden. Und wenn man dann auch noch etwas auffällig ist, wie ich, dann läuft man meistens mit einem blauen Auge nach Hause. Das war nie das Umfeld, wo ich mich drin bewegt habe. Ich bin dann eher in die Richtung gegangen, wenn ich Hip-Hop hören wollte, bin ich in einen Hip-Hop-Club gegangen. Und dann wusste ich, da sind nur Leute mit Hip-Hop, da rede ich in meiner Hip-Hop-Sprache und kriege dafür kein blaues Auge. Wenn ich auf eine Goa-Party gefahren bin, dann wusste ich, da sind Goa-Hippies, die haben sich alle lieb, da kann ich selbst das Portemonnaie auf der Tanzfläche liegen lassen, nach 3 Stunden wiederkommen, da liegt das Portemonnaie inklusive Geld immer noch da. Das waren so die Szenen, die ich dann gesucht habe, weil ich eben nicht diese, alle treffen sich und tun so, als ob sie sich leiden können. Das war nie mein Leben. Wenn ich als Opa mal sagen kann, kluger Junge. Wir haben schon einige Musiktitel gehört, die im Getaway gelaufen sind. Herr Ries, was wollen wir hören? Wir hören jetzt Back to Black von Amy Winehouse. With his same old, same bed. Sie hören 1904, das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen. Unser Thema heute, die Kultdisco Getaway macht zu. Vom Beginn der 90er Jahre bis heute ist eine lange Zeit. Das Publikum ändert sich, die Musik ändert sich, die Rahmenbedingungen für eine Diskothek ändern sich. Da haben wir eben schon eine Menge drüber gesprochen. Der Geschäftsführer wird älter. Jürgen Ries, wie haben Sie es geschafft, diesen Club so lange aktuell zu halten? Ich könnte ja jetzt sagen, weil wir der einzige Club in Solingen waren. Aber ja gut, aber das stimmt ja nicht ganz. Es gab ja auch immer mal irgendwie so den einen oder anderen Laden, der eben halt auch mit dabei war. Ich hörte davon, ja. Ja, aber ja gut, also wir haben natürlich schon versucht, als wir eben dann unten in Olix aufgemacht haben, das Ding auch immer ein bisschen aktuell zu halten. Das heißt, wir haben also sind jetzt nicht hergegangen und haben einfach so die alte Musik weitergespielt, sondern wir haben dann eben halt auch, kamen dann immer so ein bisschen auf den einzelnen Öffnungstag an, haben das so ein bisschen aufgesplittet. Also an dem Tag lief dann überwiegend die Musik, an dem Tag lief dann die Musik. Und letztendlich hat das, glaube ich, dann irgendwo alles so einen bunten Strauß gegeben, den ich persönlich ja auch immer geil fand. Und das hat eben dann letztendlich irgendwann so funktioniert. Und irgendwann dann zum Schluss kamen dann auch die Kinder von den ersten Stammgästen zu uns. Gab es auch Probleme? Ja, natürlich. Das sagte ich ja eben schon. Also es gab natürlich nicht nur immer so interne Probleme, es gab natürlich auch Probleme mit der Nachbarschaft. Das habe ich auch erst viel, viel später erfahren, irgendwie so, dass es eben eigentlich, dass da eben halt die obere Hildener Straße ja vom Tunnel aus weitergeführt werden soll, direkt nach Hilden. Und die Kottendorfer Straße, das war ja früher die Hauptdurchgangsstraße nach Hilden. Stimmt, ja. Die sollte eben halt verkehrsberuhigt werden, dass eben nicht mehr alle Autos und LKWs daherfahren. Und dann war das wohl auch schon durch. Und dann kam der Ries daher und machte das Getaway auf. Da kann ich natürlich dann irgendwo auch die Anwohner verstehen. Ne? Also das ist, weil eine Disco hat natürlich auch immer mit Lärm zu tun, mit an- und abfahrenden Autos, mit dem einen oder anderen Gast, der vielleicht auch mal ein bisschen zu viel getrunken hat und dann auch mal auf der Straße ein bisschen laut ist. Also das war schon alles nachzuvollziehen. Aber wir haben dann natürlich immer wieder probiert, in Gesprächskreisen die Probleme zu erörtern und die Probleme in den Griff zu kriegen. Gab es denn rückblickend einzelne prägnante Entscheidungen, die als Fehlentscheidung rückblickend definiert werden müssen, wie eben das breite Publikum und darauf zu bestehen und sich nicht clubmäßig zu spezialisieren. Man hätte ja auch einfach sagen können, ich werde der Club für die Musikrichtung in ganz Nordrhein-Westfalen und mich interessieren die Solinger wiederum nicht. Also gibt es Ansätze, wo man sagt, im Nachhinein war das ein Fehler? Also was diese Sache angeht, der kann ich nicht zustimmen, weil dann müsste ich mich selbst verleugnen. Also weil ich fand es ja eben halt immer geil, dass möglichst viele verschiedene Leute da waren. Na, also ich persönlich brauche auch jetzt nicht unbedingt einen Elternabend oder einen Ü30. Ich kann auch mit einem 16-Jährigen oder mit einer 17-Jährigen an der Theke stehen. Wenn die gleiche Musik geil findet, die ich auch höre, das ist alles super. So, da muss ich ja gar nicht irgendwie groß spezialisieren. Ne? Also wie gesagt, ich fand es immer toll, wenn es so bunt ist. Und was natürlich dazu kommt, ich glaube, es wäre auch schwierig geworden, in Solingen einen Laden in der Größe zu etablieren, der wirklich ausschließlich nur eine Musikrichtung spielt. Also das hätte ich nicht gekonnt. Also da hätte ich jetzt gar nicht gewusst, ja, welche Musikrichtung nehmen wir denn jetzt? Also, ne, weil es fing ja auch an, dass in den großen Städten gab es dann ja auch zunehmend auch immer mehr solche Clubs, auch in dieser Größe, und die fingen natürlich dann auch ein bisschen an, sich zu spezialisieren und das und dies zu machen und nur noch das und nur das. Also ich weiß es nicht, ich glaube, es hätte nicht so, ich glaube in Solingen, nee. So. Dann merkt man aber, dass es der typische Disco-Besitzer ist, der nicht auf Profit aus war, sondern sein Ding jahrelang gemacht hat, bis am Ende die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Sehe ich das richtig? Man muss ja immer vorsichtig sein, ne? Also bei so selbsternannten Che Guevaras, sage ich es mal. Ich habe das sicherlich nicht nur gemacht, um Geld anzuhäufen. Wenn ich das gemacht hätte und ich hätte keinen Fehler gemacht, dann würden wir jetzt ja gar nicht mehr sitzen. Dann wäre ich schon längst irgendwo auf Jamaika oder wo auch immer, wo die Sonne immer scheint. Also ich habe auch viele Fehler gemacht, natürlich.

lasse sie nieder. Sie hören 1904 Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen. Heute sprechen wir über die bevorstehende und wohl endgültige Schließung des Getaway, der Solinger Kultdisco, in der ehemaligen Brauerei in Ohlix. Im Moment ist der Laden voll. Im Moment könnte man positiv nach vorne schauen, habe ich zumindest in der Zeitung gelesen. Herr Ries, wie sieht's aus? Ja, es ist natürlich richtig. Also jetzt läuft's natürlich gut. Wobei man auch sagen muss, es ist auch nur der Samstag, der läuft. Also der Freitag ist so mal ja, mal aber auch nicht. Also es ist nicht so, dass uns jetzt, wie das ja mal war, 5 Tage oder 5-mal in der Woche die Bude einrennen. Also so ist es nicht. Ich bin mir sehr bewusst, dass das ist halt jetzt natürlich, weil es das Ende oder weil das Ende nahe kommt. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, war ein cooler Marketing-Gag, wir machen jetzt doch weiter. Wird garantiert Leute gehen, die sagen, hast du super gemacht. Irgendwie so, ne? Aber das würde auch ganz schnell wieder abenden. Aber letztlich ist das Publikum ja vorhanden. Also irgendwas muss passieren, damit in Solingen sowas weiterläuft. Ja, natürlich wohnen die Menschen in der Stadt. Und natürlich sind die Menschen auch da und anwesend. Aber sie gehen eben halt nicht mehr einmal in der Woche oder zweimal in der Woche in so einen Club. Meine, würde ich jetzt auch nicht machen. So, ne? Hätte ich wahrscheinlich auch schon mit 40 schon nicht mehr gemacht, unbedingt. So. Aber das ist halt, ich meine, früher ist man ja auch oft in so einen Club gegangen. Man konnte nur da seine Freunde treffen. Man konnte da vielleicht dann auch ein Mädel kennenlernen oder ein Männlein kennenlernen. Da braucht man ja heute alles gar nicht mehr. Geht ja heute alles im Internet. Dafür, ne? Also die Fotos aus dem Urlaub, die werden sofort verschickt, versendet, innerhalb von einer Sekunde. Früher hat man sich dann getroffen, wenn der Urlaub zu Ende war, hat die Fotos zum Entwickler gebracht. Dann hat man sie wiedergekriegt und dann ist man in den Chat gegangen und dann hat man sich zusammengesetzt und hat sich die Urlaubsfotos angeguckt. Ja, das ist so hart. Herr Ries, man muss Ihnen ja das Kompliment machen, dass Sie 37 Jahre das durchgehalten haben. Aber es ist ein kompliziertes Geschäftsmodell geworden. Wenn man 4-mal in der Woche nur seinen Laden betreiben kann, dann muss das auch knacken. Und wenn da nur einer ausfällt, dann ist das schwierig. Jeder andere Geschäftsmann hat 250 Tage im Jahr, die er sein Geschäft aufhat und wo das Geschäft auch läuft. Die Frage ist, also dieses Geschäftsmodell geht nicht mehr. Diskothek mit 500 Leuten, die man braucht, um zum Überleben, einmal die Woche. Gibt es denn in Solingen vielleicht die Chance, eine andere Form, wir haben eben schon von den Clubs gesprochen, in Solingen so etwas zu installieren? Kleinere Größenordnung, bestimmte Stilrichtung? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Kleiner, ja, ist sicherlich, glaube ich, schon der richtige Weg. Aber ich glaube eben halt nicht, dass man in Solingen regelmäßig, auch wenn der Club kleiner ist, einen Club vollkriegt, wo jetzt, sage ich mal, nur Hip-Hop läuft oder wo nur Elektro läuft. Und das eben halt den ganzen Monat lang. Weiß ich nicht. Also ich kann es nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Also wenn wir jetzt im Sauerland wären, dann würde ich sagen, ja, das ist so geil. Wir haben hier einen Wald, dann kann man eine schöne Hütte drin machen, da führt ein Radweg dran vorbei, das hat in der Woche als Café offen, drumherum siedelt sich moderne, abstrakte Kunst an, wie im Sinneswald, und am Wochenende steigen dort Partys. Dann ist das in meinen Augen ein Konstrukt, welches funktioniert und jetzt auch keine neue Erfindung ist. Wenn man die Clubs auf Ibiza anguckt, die müssen tagsüber als Café die Gäste sitzen haben und wenn es die Dämmerung angeht, dann wird die Musik lauter, das Licht geht an und es wird dort Party gefeiert. Und in Deutschland etwas abgewandelt wäre das auch das Zukunftsprojekt. In der Woche als Café, als Radausflug mit moderner Kunst, aller Sinneswald und am Wochenende moderne Partys. Aber das ist dann halt Dinge wie Techno, Dinge wie House, Goa, Minimal, was weiß ich. Ja, und diese Größenordnung, die, Club mit wandelndem Inhalt, dass man Themenabende macht, dann hat man für jeden einmal in der Woche oder sowas ein Thema und dann hat man die Leute da und das Ding voll. Dann wird kein Identifikationseffekt entstehen. Die Clubs, die das haben, dass immer wieder die Leute von ganz Deutschland dahin kommen. Die kommen dahin, weil sie wissen, egal wann ich dahin fahre, dort sind immer die Gleichgesinnten. Und ein wechselndes Konzept kann auch sein, ich fahre am falschen Datum hin und treffe plötzlich die ganz falschen Leute. Alleine schon, dass ich mein Heiligtum, meine Diskothek, mein Club mit anderen Menschen teilen müssen, die den auch kennen, ist heute im Denken eben nicht mehr so, wir machen alles gemeinsam, sondern man will sich abgrenzen im Facebook-Zeitalter, weil man speziell sein, man möchte seine Diskothek gar nicht mit anderen teilen. Und deswegen denke ich, wäre das der falsche Ansatz. Wo müssen wir hin, wenn wir über neue Konzepte nachdenken, Herr Ries? Ich weiß es nicht. Ich sage das ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also wir müssen ja auch immer mal irgendwie so, wenn man darüber spricht, und das ist sicherlich, da hatte eben der Alexander durchaus recht mit dem, was er da gesagt hat, dass es eben halt in diese Richtung geht, die ich persönlich allerdings ganz furchtbar finde. So. Aber das ist, ich meine, wir reden ja auch bei so einem Laden auch über ein Genehmigungsverfahren. Also ich meine, sowas mag ja im Sauerland vielleicht funktionieren, wo die nächste Polizeiwache irgendwie 30 Kilometer entfernt ist. Aber ich stelle mir das jetzt mal gerade vor, ich würde das jetzt, sage ich mal, hier im Ittertal machen, irgendwo im Wald. Ich glaube, das ganze Ding wäre irgendwie spätestens um 22 oder 23 Uhr beendet. Ruckzuck. Das ist es. Ja. Obwohl das Ittertal ideal wäre, ne? Wir haben im Ittertal, als wir da diese 2 Jahre lang dieses Galloway Island gemacht haben, auf der Eisfläche haben wir den Sand da immer hingeschiebt, da haben wir von der Firma, darf ich jetzt wahrscheinlich nicht nennen, tue ich auch nicht, aber die hatten jedenfalls ein großes Firmenfest, da war die Hölle los, es war riesig voll, alles war super. Wir hatten Musik, sage ich jetzt, darf man auch sagen, von Radio RSG, also Musik, die keinem wehtut, wirklich keinem wehtut. Es war noch nicht mal 18 Uhr, da war schon zweimal die Polizei da. Ach, das kenne ich. Ne? Also wie gesagt, das hört sich immer alles ganz toll an, würde ich am liebsten auch machen, so ein Laden, so ein bisschen im Wald. Ja. Aber in Solingen ist ja auch so komplett, also bei jeder Fabrik hat man direkt Wohnhäuser. Ne? Also, oder selbst wenn ich im Wald bin, dann gehe ich irgendwie so 10 Meter und da kommt garantiert ein Wohnhaus. So. Und wenn da jetzt Leute drin wohnen, die auch wissen, wie es geht, dann mache ich den Laden 3 Monate und dann ist der zu. Ich kenne das von Gräfrath. Wir hatten mal ein Oktoberfest gemacht in Gräfrath. Das war das beste Fest, was wir je erlebt haben. Damals mussten wir um 10 Uhr aufhören. Ja. Und dann habe ich mit den beiden, die mitgemacht haben, Peter von der Heide und noch einer, gesagt, wir machen 11 Uhr zu. Und ich werfe mich der Polizei in den Dreck und bitte um Gnade. Das ist so ein tolles Fest, das lassen wir einfach noch eine Stunde länger laufen. Am nächsten Tag Beschwerden von der Roßkamper Höhe. Wir haben um 11 Uhr noch Musik gehört. Als wäre das schon ein Schaden, den man nimmt. Ne? So, und so wurde dann diskutiert. Und die Verwaltung hat dann Roundtable mit mir gemacht. Und dann haben die gesagt, wir wollen kein weiteres Fest mehr in Gräfrath. Da war das Ding gestorben. Wir sehen also, es ist schwierig, einen solchen Club zu eröffnen. Aber wo gehen denn die Leute hin von Mitte 20 bis Mitte 30? Wo verbringen die ihre Wochenenden? Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn wir zumachen, dass es dann nichts mehr gibt in der Stadt. Also es gibt ja auch inzwischen diverse Hallen, wo auch immer mal punktuell Partys stattfinden. Ne? Also so, das ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt zumachen, dass dann hier direkt die Lichter ausgehen. Also so ist es nicht. Und es gibt genügend Restaurants, es gibt genügend Kneipen in Solingen, wo die Leute auch hingehen. Also das wird schon alles weiterleben. Da mache ich mir jetzt, also ist ja jetzt nicht so, dass es dass jetzt alles tot ist. Es ist eben halt so, dass die Leute nicht mehr so oft regelmäßig weggehen. Okay, das ist wohl eine Tatsache. Ja, und wenn die Leute, wenn man dann jetzt eben, ich sag jetzt mal, irgendwo in der Halle in Solingen eine große Party an, dann werden die Leute auch da hingehen. Ja, oder wenn man die sonst wo macht, so, dann das sind dann so einmalige Sachen, dann gehen die Leute da auch hin. Und ich meine, ich sag mal so, die Zeit jetzt, bevor die Leute von der Schließung mitbekriegt haben, die Leute, die da immer noch regelmäßig kommen, die sind natürlich alle ganz traurig, weil die sind regelmäßig gekommen. Aber das wird schon irgendwie, wird schon letztendlich wird weitergehen. So. Ja, jetzt sind es noch ein paar Wochen. Wann steigt die Abschiedsparty? Ja, die steigt jetzt dann tatsächlich am 24. Februar. Da machen wir dann tatsächlich zum letzten Mal auf. Also in genau 20 Tagen. So ist es. Ja, Ries, wir sind fast am Ende der Sendung, aber ich möchte von Ihnen noch wissen, was nehmen Sie mit aus dieser langen Zeit, aus den 37 Jahren? Welche Anekdoten, welche traurigen oder tollen Erinnerungen? Also das sind natürlich so viele Erinnerungen, so viele Anekdoten, die ich erlebt habe. Die kriege ich ja jetzt nicht. Eigentlich müsste ich erstmal so ein halbes Jahr lang Ruhe haben, um das alles zu sortieren. Ich habe es auch noch gar nicht sortiert, bin ich ganz ehrlich. Also weil es ist einfach jetzt im Moment ist es einfach so ein, weil wir jetzt natürlich auch wirklich richtig viel Arbeit haben, richtig viel zu tun haben, das rast jetzt einfach nur noch. Jetzt sitze ich in so einem Rennwagen, der auf ein Ziel zusteuert und ich glaube, das andere kommt dann erst danach. So. Ja, vielleicht sollten Sie ein Buch schreiben. Das ist genau. Schreiben Sie ein Buch über die Zeit. Ja, genau. Von der Wupper nach Olix. Ja, gute Idee, warum nicht? Unsere Sendezeit geht zu Ende. Sie hörten 19.04 Radiomagazin des Liberalen Gesprächskreises in Solingen. Wir haben heute Abend Abschied vom Get genommen in dieser Sendung. Wir bedanken uns bei Jürgen Ries, Alexander Wittebrock, Stefan Gödecke. Die technische Leitung hatte wie immer André Müller. Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite www.1904radiomagazin.de. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, für heute hoffen wir, dass Ihnen die Sendung gefallen hat und verabschieden uns bis zur nächsten, wie immer am ersten Sonntag im Monat um 19.04 Uhr, am 4. März 2018, dann zum Thema 3D-Netzwerk in Solingen. Ich bin Robert Hall, sage auf Wiederhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal, aber nicht ohne den letzten Titel angesagt zu haben. Der ist von Gentleman und das hat auch einen Grund. Ja, das war unser letztes großes Konzert im Get. Und wobei ich allerdings sagen muss, ne, wir haben ja jetzt am 10. Februar nochmal ein Festival mit unseren Local Heroes, auch Live-Geschichte vom Cow Club. Wird bestimmt auch eine super geile Sache. Aber wie gesagt, Gentleman eben als letztes, als Highlight. Das Radiomagazin des Liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Feel young, but your body seem to fall apart. Damn rich, but your health is a disaster. Still strong and your will took you very far. Try to keep the pace, time is running faster. Keep telling all the stories of your sunny past. Deep dwelling in the glory of your movie park. With all the songs and the pics and the posters. Close your eyes, hands up, roller coaster. You belong to the wild youth of yesterday. Again, damn strong again. Flash around, taking a young and juicy girlfriend. Buy her all you can to see her smiling. Push careful, horsepower engine. Accelerated to the power slide, pull away. Exaggerated to the max, losing energy. Feeling weak, got you fill up your battery. Heart attack, take it slow, cause you know you belong to the wild youth of yesterday. to stay. You'll fade away. Tick-a-tick-a-tock, tick-a-tick-a-tick-a-tock. Time is on your heels and you can't go fast.